Berühmte Zeilen, weltberühmte Zeilen, dramatische Zeilen. Denn wenn ein Vater so spät durch Nacht und Wind reitet, dann ist man als Zuhörer oder Leserin durchaus geneigt anzunehmen, dass hier Gefahr droht. Und wie jeder weiß, der diese Ballade von Johann Wolfgang von Goethe kennt, bleibt es nicht nur bei der Drohung. Die Musik der Sängerin, Schauspielerin und Komponistin Corona Schröter wirkt da beinahe ein wenig mildernd, abschwächend, als solle das Geschehen ein wenig an Schrecklichem verlieren. Mein Sohn, was birgst du so bang? Dein Gesicht siehst, Vater, du den Erlenkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Kind, Vater und eben der Erlkönig, das sind die Figuren in dieser Ballade. Der Erlkönig sei eine Aberglaubensfigur, die von der Literatur am Ende des 18. Jahrhunderts wiederentdeckt wird, urteilt der Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek, Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V. Eine populäre Aberglaubensfigur. Von der Herkunft her ist es der Elfenkönig, der Ellerkönig, das eigentlich Elfenkönig ist, aber die Erlen sind etymologisch mit drin und sind so eine Art Naturbasis für die Entwicklung solcher Fantasievorstellungen. Goethe präsentiert seinen Erlkönig der Öffentlichkeit im Rahmen eines Singspiels, Die Fischerin, uraufgeführt im Juli 1782. Der 32-jährige Dichter lebt da seit gut 7 Jahren in Weimar. Eine Freundschaft verbindet ihn mit Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach und er befasst sich längst nicht nur mit Literatur. Er ist Mitglied des Geheimen Konsiliums, das ist der oberste Rat im Herzogtum, dem der Herzog Karl August selbst vorsitzt und wo Goethe sich mit 3 anderen Kollegen mehrmals in der Woche mit ihm trifft und über wichtige Entscheidungen berät. Dann ist er Leiter der Kammer zu Weimar, das ist die oberste Finanzbehörde des Herzogtums. Dann ist er Direktor der Wegebaukommission, wo er die Infrastruktur des Herzogtums unter seiner Verwaltung hat. Und er ist auch noch Mitglied in der Militärkommission, wo er zu dieser Zeit vor allen Dingen um die Reduzierung des Militärs bemüht ist, um Einsparungen für das notorisch klamme Herzogtum vornehmen zu können. Sagt Sören Schmidtke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Goethe-Schiller-Archiv in Weimar. Diese Aufgabenvielfalt muss sich zwangsläufig auf die schriftstellerische Arbeit des seinerzeit schon namhaften Werther-Autors auswirken. Meine Schriftstellerei subordiniert sich dem Leben. Geschrieben liegt noch viel, fast noch einmal so viel als gedruckt. Pläne hab ich auch genug, zur Ausführung aber fehlt mir Sammlung und Langeweile. Verschiedenes habe ich fürs hiesige Liebhabertheater freilich meist konventionsmäßig ausgemünzt. Zunächst einmal würde Goethe sich selbst in dieser Zeit noch nicht als rein Literaten sehen. Er ist immer noch auf der Suche. Also künstlerische wie wissenschaftliche Interessen, die über die reine Literatur hinausgehen, bezeichnen eigentlich seine freien Stunden, seine Mußestunden. Und die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich in einem solchen für einen bürgerlichen, nicht üblichen Zuschnitt durch Herzog Karl August für Goethe ergeben haben, die haben ihn natürlich gereizt, hier wirklich tätig zu werden. Man wundert sich, wo eigentlich die ganze Zeit herkommt, noch nebenbei diese Studien zu treiben oder eben auch tatsächlich zu dichten. Aber er braucht dann auch nicht mehr viele Jahre, bis er dann die Reißleine zieht und nach Italien verschwindet. Erstmals gegeben wird Goethes Fischerin mit dem Erlkönig im Park zu Tiefurt, heute ein Ortsteil von Weimar. Jetzt stehen wir hier an der Stelle, an der mutmaßlich die Fischerin als Singspiel damals die Uraufführung erlebt hat, am 22. Juli 1782. Wir befinden uns sozusagen an dem Ilmbogen, der im weiteren Verlauf dann auf das Schloss zuläuft, umrauscht von Bäumen und Gebüsch. Ein romantisches Refugium, das Ruhe ausstrahlt und sein Aussehen verändert hat. Weil die damalige Mooshütte, die hier stand und die als Zuschauertribüne besonders für die herzogliche Familie und die Hofgesellschaft dienten, hier heute nicht mehr zu finden ist. Auch der Musentempel, der hier errichtet ist, ist erst Jahre später aufgesetzt worden, obwohl es einen Vorgängerbau gab. Und auch die Bäume sind nicht mehr die, die es damals waren. Trotzdem nimmt das aber diesem Ort nicht tatsächlich auch diese Natürlichkeit, die Absicht, dieses Stück hier aufzuführen, damals schon geleitet hat, denn der natürliche Schauplatz wird hier als komplette Bühne von Goethe und den Schauspielern genutzt und nur mit wenigen Requisiten und Kostümen bespielt. Die Fischerin tritt bei Dunkelheit auf, denn das Singspiel zielt dezidiert auf Wirkung und Effekt ab. Den Höhepunkt beschreibt Goethe selbst. In dem gegenwärtigen Augenblick sah man erst Fackeln sich in der Nähe bewegen, auf mehreres Rufen erschienen sie auch in der Ferne, dann loderten auf den ausspringenden Erdzungen flackernde Feuer auf, welche mit ihrem Schein und Widerschein den nächsten Gegenständen die größte Deutlichkeit gaben, indessen die entferntere Gegend ringsumher in tiefer Nacht lag. Selten hat man eine schönere Wirkung gesehen. Sie dauerte, unter mancherlei Abwechslungen, bis an das Ende des Stücks, da denn das ganze Tableau noch einmal aufloderte. Es wird auch vermutet, dass sie die Ilm aufgestaut haben, damit sie mit den Nachen tatsächlich hier für die Inszenierung langfahren konnten. Aber keine Aufführung ohne Zwischenfälle. Denn nicht nur die Hofgesellschaft genießt das Singspiel. Tiefurter Publikum war auch dazu gebeten. Das hatte sich vorrangig auf einem Steg, der über die Ilm führte, versammelt und sogar noch zu einem lustigen Nebeneffekt führte, dass der zusammengebrochen ist und die Leute sich ohne erhebliche Schäden trotzdem nass befunden haben, woraufhin dann Goethe später in einem Brief an Knebel schrieb, es war ein wahres Wasserdrama. Wie soll ich bekommen die schöne Maid? Sie baut in ein Feld aufs Wasser klar und Zaum und Sattel von Sande gar und Zaum und Sattel von Sande gar. Der Wassermann, eine weitere Ballade aus Die Fischerin. Sören Schmidtke verrät uns, worum es in dem Singspiel eigentlich geht. Die Handlung ist recht schlicht. Es geht um eine Fischerin, die auf die Heimkehr ihres Verlobten und ihres Vaters wartet von dem Tagesfang und sich darüber ärgert, dass die sehr, sehr lange auf sich warten lassen, während sie eben schon den Haushalt und das Abendessen vorbereitet. Und das muss schon öfters vorgekommen sein, worauf sie dann sagt, jetzt hat sie alle ihre Lieder schon einmal durchgesungen, müsste sie jetzt wieder von vorne anfangen. Nein, sie wollte diesmal eine Lektion erteilen und ihren Vater und ihren Verlobten gehörig schrecken und denkt sich dann die Szene aus, dass sie den Hut in einen naheliegenden Busch hängt, die Eimer am Wasser liegen lässt und darauf sich verstecken will, sodass, wenn die heimkehren, denken könnten, sie sei ins Wasser gefallen und jämmerlich ertrunken. Das Singspiel von 1782 ist nicht Goethes erstes. Jedoch operiert er hier anders als zuvor. Neu an der Fischerin ist diese Integration von Balladen anderer. Also er montiert praktisch ein Stück zusammen und schreibt die Zwischenpassagen. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Erlkönig ganz zu Anfang als balladeske Arbeit von Goethe selbst über. Den Rest übernimmt er von Herders Volksliedsammlung von 1779. Darum herum baut er dann die Handlung, dieses Singspiel, die Fischerin. Das führt am 17. Juli 1782 zu einem Brief von Goethe an Caroline Herder, der Gemahlin des Volksliedsammlers. Der Brief ist vielerlei: Poesie, Eine Entschuldigung, kühn und ungefragt auf die Arbeit des Gatten zurückgegriffen zu haben und nicht zuletzt eine Einladung zur Uraufführung des Singspiels. Dies kleine Stück gehört, so klein es ist, zur Hälfte dein, wie du beim ersten Blick erkennen wirst, gehört euch beiden zu, die ihr schon lang für eines geltet. Es war ein Ritter, der reist durchs Land, er sucht ein Weib, er sucht ein Weib nach seiner Hand. Er kam von einer Witwe Tür, drei schöne Töchter saßen vor ihm. Der Ritter sah und sah sie an. War ihm das Herz so bang. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülle gewandt. Selbst Goethes legendärer Erlkönig steht in direkter Verbindung mit Herders Volksliedsammlung. Denn darin befindet sich eine Übertragung aus dem Dänischen, die einiges an Gemeinsamkeiten mit der Goethe-Ballade aufweist. Schon der Titel verdeutlicht dies: Erlkönigs Tochter. Herr Oluf reitet spät und weit zu bieten auf seiner Hochzeit, Leut. Da tanzen die Elfen auf grünem Land, Erlkönigs Tochter reicht ihm die Hand. Willkommen, Herr Oluf, was eilst von hier? Tritt her in den Reihen und tanz mit mir. Ich darf nicht tanzen ich mag, frühmorgen ist mein Hochzeittag. Hör an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir, zwei güldne Sporne schenk ich dir. Ein Hemd von Seide, so weiß und fein, meine Mutter bleicht's mit Mondenschein. Ich darf nicht tanzen ich mag, frühmorgen ist mein Hochzeittag. Wie bei Goethe finden sich hier die direkte Kommunikation, genauso die Verlockungen, Versprechungen. Versprechungen, die in Bedrohung umschlagen, weil der Angesprochene nicht willens ist, zu folgen. Und willt Herr Oluf nicht tanzen mit mir, soll Seuch und Krankheit folgen dir. Dass dieses Gedicht tödlich endet, erwartet wohl jeder. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuse der Wind, in dürren Blättern säuse der Wind. Erlkönig ist eine Übersetzung des dänischen Begriffs Ellerkonge, was an sich Elfenkönig bedeutet. Es gibt durchaus Stimmen, die der Auffassung sind, dass es sich bei der Übertragung ins Deutsche tatsächlich um einen Irrtum handelt, was Stefan Matuschek doch sehr bezweifelt. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. Die waren ja nicht dumm. Ich denke, dass es die poetische Qualität steigert. Oder man kann sagen, es verändert es ein bisschen und macht es in meinen Augen auch reizvoller, wenn man die Seite der Natur deutlicher markiert und dadurch das Spannungsverhältnis zwischen Natürlichkeit und Mythischem deutlicher macht. Elfenkönig ist ein rein mythischer Ausdruck, aber Erlenkönig markiert das Natürliche. Anders als bei Herder tritt bei Goethe der Erlkönig selbst in Erscheinung. Und dadurch gewinnt er seiner Ballade ein neues Thema hinzu, ein Tabuthema, das er durch den Erlkönig indirekt artikuliert, nämlich das Thema der sexuellen Gewalt gegen Kinder. Mich reizt deine schöne Gestalt und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Dass man nicht besessen sein muss, um in diesen Versen das Thema der sexuellen Gewalt gegen Kinder zu lesen, das finde ich liegt auf der Hand. Ich glaube eben, dass das manche dann immer noch überrascht, ist die Gewohnheit, es früh in der Schule zu lesen. Und dann drückt man das Thema weg und dann ist man mit dem Fieber und Krankheit einfach so fein raus, weil man dann unbelastende Themen hat. Aber das gerade ist ja das Wesen der Kunst. Belastendes anzusprechen, Tabuthemen aufzugreifen, Diskussionen zu entfachen. Und so lohnt natürlich noch einmal ein genauer Blick auf das Verhältnis von Vater und Sohn im Erlkönig. Goethe zeigt uns ein Kind, das Opfer sexueller Gewalt ist und diese Leiterfahrung versucht zu artikulieren, aber nicht dem Vater mitteilen kann. Und es zeigt einen Vater, der das auf seine Weise rationalisieren will. Das Gedicht zeigt uns diese misslingende Kommunikation zwischen Vater und Sohn. Und wir sehen ein Kind in der Not, das sich nicht erfolgreich mitteilen kann und dann darin einsam zugrunde geht. Dass Kinder leiden, real leiden oder in Vorstellungen leiden und sie damit sich den Erwachsenen nicht mitteilen können und dann allein bleiben in diesem Leid, das zeigt er uns, finde ich, so eindringlich. Und es gibt keinen anderen Text, der das so kurz und so intensiv kann. Will man sich der Erlkönig-Ballade von der kulturgeschichtlichen Seite nähern, müssen wir noch ein paar Jahrzehnte tiefer in die Vergangenheit hineinreisen. In der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt ein Interesse an volkstümlicher Literatur und alten Balladen, volkstümlicher literarischer Überlieferung. Das beginnt in England Mitte des Jahrhunderts mit einem Geistlichen, der Percy heißt. Und in Deutschland springt Herder darauf an und interessiert sich auch dafür, sammelt solche volkstümlichen Überlieferungen, die seit der frühen Neuzeit überliefert sind. Wenn man schaut, wann das Erlkönig-Gedicht dann entstand, vielleicht kann man es Protoromantik nennen. In dieser Ballade beginnt das, es ist ein frühes Zeugnis von dem, was dann nachher eigentlich als Romantik dasteht. Der Autor hat denn auch großen Einfluss auf die schwarze bzw. Schauerromantik, die eine der ganz großen Spuren der Literatur ist, auch großer literarischer Werke und ebenso auch sehr unterhaltender Werke. Und diese frühen Balladen sind der Anstoß dazu, dass man eben mit dieser modernen Neuverwendung von Aberglaubensfiguren, die damit eben entweder Tabuthemen oder psychologische Themen artikulieren lässt, das wird eine sehr, sehr große Erfolgsgeschichte und ist es bis heute. Und da ist Goethe Pionier. Warum aber nimmt sich Goethe des Erlkönigs an? Die Ballade in einem Singspiel unterbringen zu wollen, das ist ja nicht gerade eine Antwort. Er ist in Deutschland zu der Zeit derjenige, der am produktivsten ist und die aktuellen modernen Entwicklungen der Literatur aufgreift. Und das ist es, also diese Wiederentdeckung der volkstümlichen Poesie, die wird ihn als textlich kreativen Mann angesprochen und angeregt haben, das zu machen. Dem Vater grauset, ihr reitet geschwind, ihr hält in Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Johann Wolfgang von Goethes Erlkönig entwickelt sich rasch zu einem europaweiten Erfolg. Komponisten fühlen sich angeregt, sich damit auseinanderzusetzen. Franz Schubert, Karl Löwe, Karl Friedrich Zelter oder Ludwig van Beethoven, der das Werk indes nicht beendet. Doch noch heute, innerhalb der Popmusik, befasst man sich immer wieder damit. Der französische Schriftsteller Michel Tournier übernimmt den Titel für einen Roman. Viele Menschen und längst nicht nur Lyrikliebhaber dürften Zeilen oder ganze Strophen des Gedichts parat haben. Ein Gedicht, das einem einfällt, wenn es draußen dunkelt und stürmt. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.